seh dich noch wie heut. Du trugst ein Hochzeitskleid und bald schon solltest du seine Frau sein. Ich wollte dich aus Spaß entführen und ich brachte dich zu mir. Es war ein Spiel, doch dann bliebst du hier. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer. Mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Die Zeit verging im Flug, ich hatte nie genug von dir und deinen verrückten Träumen. Auch wenn ich dich nicht halten kann, zieh das Kleid noch einmal an, dein Hochzeitskleid, denn so fing es an. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer. Mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer. Mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Himbeereis zum Frühstück.